Sie haben sich selbstverständlich beeilt, mit ihren Kenntnissen zu glänzen. Was verständlich ist. Ich verurteile es nicht einmal. Ich aber wollte bloß erfahren, wer Sie sind. Denn sehen Sie, in der letzten Zeit haben sich so viele Spekulanten an die gemeinsame Sache angehängt oder angeklebt und haben alles, womit sie in Berührung kamen, so zu ihrem Vorteil zugerichtet und entstellt, dass sie die ganze Sache bis auf den Grund verdorben haben. Nun genug davon. Mein Herr, begann Luschin, sich mit der größten Würde aufrichtend. Wollen Sie etwa damit sagen, dass auch ich? Oh, bewahre, bewahre, wie sollte ich? Nun aber genug davon, schnitt Rasumichin ab und wandte sich unmittelbar an Zosimow, um das frühere Gespräch fortzusetzen. Pjotr Petrowitsch war, wie sich zeigte, klug genug, sich mit dieser Erklärung ohne weiteres zu begnügen, beschloss aber, nach ein paar Minuten wegzugehen. Ich hoffe, dass unsere jetzt geschlossene Bekanntschaft, wandte er sich an Raskolnikow, nach ihrer Genesung und infolge der Ihnen bekannten Umstände sich noch mehr festigen wird. Besonders wünsche ich Ihnen gute Besserung. Raskolnikow wandte nicht einmal den Kopf zu ihm hin. Pjotr Petrowitsch schickte sich an, aufzustehen. Der Mörder war demnach sicher ein Pfandgeber, stimmte Sosimow zu. Unbedingt ein Pfandgeber, wiederholte Rasumichin. Porfiri verrät zwar seine Gedanken nicht, aber er verhört jetzt einen nach dem anderen. »Verhört die Pfandgeber?« fragte Raskolnikow laut. »Ja, was ist denn?« »Nichts.« »Wie macht er sie denn ausfindig?« fragte Sosimow. »Einige hatte Koch angeben können, von anderen waren die Namen auf den Umschlägen der Sachen vermerkt, und manche kamen von selbst, als sie davon hörten.« »Das muss doch eine gerissene Kanaille gewesen sein. Welche Kühnheit, welche Entschlossenheit.« »Nein, das ist es ja gerade, dass eben dies nicht der Fall ist.« fiel ihm Rasumichin ins Wort. Das bringt auch alle von der Spur ab. Ich behaupte, er war ungeschickt und unerfahren und sicher ein Anfänger. Setze Berechnung und eine gerissene Kanaille voraus und alles wird unglaubhaft. Setzt du aber einen Unerfahrenen voraus, so zeigt es sich, dass nur der Zufall ihn gerettet hat. Und was tut nicht alles der Zufall? Ich bitte dich, er hat vielleicht nicht einmal Schwierigkeiten vorausgesehen. Und wie führt er die Tat aus? Er nimmt Sachen im Werte von 10 und 20 Rubel, stopft sich damit die Taschen voll, wühlt in der Truhe herum, in allerhand Weiberlappen, und in der Kommode, in der oberen Schublade, fand man nachher in einer Schatulle an barem Geld etwa 1.500, außer den Wertpapieren. Er hat nicht einmal zu rauben verstanden, er hat bloß zu erschlagen verstanden. Ich sage dir, es ist sein erster Fall, sein allererster. Er hat die Fassung verloren. Und nicht durch Berechnung, sondern durch Zufall ist er entkommen.